Hey boy, can't feel no love no more. Can't feel. But baby, I don't care. No, I don't care no more. But you and me, boy, can't feel no love no more. Sounds. Mit Tom Waits am Donnerstagabend. Einen wunderschönen. Ja, das war mal wieder was Neues von Terry Lee Brown Jr. Back at Square One heißt der Titel. Ist auf einer sehr, sehr feinen Compilation. Music for Modern People. Und das ist ein unreleaseder Track von ihm. Und da ist noch mehr in dem Stil drauf. Kann ich euch nur empfehlen. Joe F. Kosh war noch mit dabei. Alpha Wiesen, Naomi. Sehr zu empfehlen. Ja, was haben wir heute vor? Ja, ganz viele News. Hab viele Platten wieder für euch zusammengesammelt und CDs. Die werde ich euch in den nächsten 2 Stunden zum Besten geben hier. Und es gibt die letzten Tickets fürs Royal in Frankfurt am Samstag, den 3. Juli. Die VIP-Night ist da mit DJ Duck, Ziel 100 und mir. Ja, und das alles später. Jetzt erstmal viel Musik, wenig Gerede. Und das ist die neue von Jimmy Somerville. So Good im Björn Wilke Mix. Sounds mit Tom Wex und der neuen Zweiraumwohnung. Spiel mit, heißt er. Thank you. FM Sound. UFM Sounds mit Tom Wex am Donnerstagabend. Es ist Halbzeit bei der EM Griechenland gegen Tschechien. 0:0 immer noch nichts passiert. Ihr verpasst also nichts, ihr könnt weiter gute Musik hören. Und zwar hatten wir jetzt mal drei am Stück zu Beginn. Spiel mit von der Zweiraumwohnung, neue Single. Dann die erste Single seit angeblich 6 Jahren, steht zumindest auf dem Cover der Platte von Deep Dish, Flashdance hieß der Titel. Und das, was ihr da im Hintergrund noch hört, ist Doing My Own Thing, neue Single von Kid Cream. Ja, gleich gibt es noch Karten zu gewinnen für die VIP-Night im Royal am kommenden Samstag. Ja, der Ersatz für die Sound of Frankfurt Club Night mit DJ Duck, Ziel 100 und mir im Royal. Das aber gleich. UFM Sounds. Yeah, man, war das. Good Grief heißt der Titel. In Klammern, fuck you. Na gut, es ist relativ modern im Moment. So heißt ja fast jeder zweite Titel in den deutschen Top 10. Aber die ist dann doch etwas besser, finde ich. Die rockt ganz ordentlich. Ja, wenn ihr die Playlist sucht von der Sendung, wie immer, ab morgen auf www.ufm.de oder auch auf meiner Website www.tomwax.de. Und jetzt gibt's was Neues von Jens Mahlstedt. Er hatte so Mitte der 90er einen riesen, ja, ich würde mal sagen, Rave-Hit, Loops and Things hieß er. Hat was Neues gemacht, heißt einfach nur Jens. Never be the same und es klingt auch Gott sei Dank nicht mehr nach Loops and Things. Es ist was Neues und hier ist es. Never be the same, Jens. I saw you and her walking in the rain. Never be the same. UFM Sounds mit Tom Waits. Ich habe mal wieder ein paar nette Partys für euch fürs Wochenende. Und zwar habe ich mir rausgesucht, dass morgen im U6311 mal wieder Chris Liebings Freitagabend angesagt ist. Und da gibt es DJ Philippe aus Wien, Mistress Barbara und Christian Wünsch live zu erleben. Und da solltet ihr auch mit dabei sein. Und wenn ihr dann noch mehr Techno und House und Progressive Sounds hören wollt, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit am Samstag. Es ist ja wieder Sound of Frankfurt. Leider gibt es dieses Jahr keine Sound of Frankfurt Club Night, aber UFM hat sich ja was überlegt. Zusammen mit dem Royal Frankfurt im Club haben sie gesagt, den Freunden elektronischer Musik wollen sie doch noch Gelegenheit geben, amtlich zu feiern an diesem Abend. Und deswegen gibt es nur den Weg ins Royal in Frankfurt. Das ist sehr nahe der Zeil und dort könnt ihr dann DJ Duck, Ziel 100 und Tom Waits, also meine Wenigkeit, an den Plattenspielern erleben. Da geht's los um 23 Uhr. Wie gesagt, Samstag, 3. Juli. Und ich habe jetzt noch 3x2 Gästelistenplätze zur Verfügung für euch. Ihr müsst nur anrufen und zwar unter Uline 069 55 30 40. Genau, anrufen, wer hin will. Samstag, 3. Juli, also übermorgen. 069 55 30 40. 3x2 Gästelistenplätze habe ich noch für euch. Und weiter geht's mit nettem Sound. One day I'm standing in the club alone. game, pull the paper out. Cause everybody feel the music loud. Somebody call me what they smoking joints. I see she got that to a ballet dance. She swing her hips and then she ask me nice. Do you think maybe I can use her either twice? And I say, it's a we roll a joint. Roll one and do a point. Light up the other side. Let's go for a joint. It's how we roll a joint. Roll one and do a point. Light up the other side. Let's go for a joint. Your body moving in a second that I ride. Your body moving in a second that I ride. Your body moving in a second that I ride. Your body moving in a second that I ride. Your body moving in a second that I ride. Your body moving in a second that I ride. Moving in a second that I ride. Your booty moving in a second that I ride. Your booty moving in a second that I ride. Your booty moving in a second that I ride. Your booty moving in a second that I ride. Your booty moving in a second that I ride. Your booty moving in a second that I ride. Your booty moving in a second that I ride. Your booty moving in a second that I ride. Roll a Joint heißt diese Nummer. Judge Dredd ist der Artist. Ihr braucht nicht mehr anrufen. Die Karten fürs Royal am Samstag in Frankfurt mit DJ Duck Ziel 100 und mir sind leider alle schon weg. Aber nächste Woche habe ich bestimmt wieder irgendwas Schönes für euch. UFM Sounds. Back to back. outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. To see is them girls showing that love. Throw that thing on me like you're throwing it in the club. UFM Sounds mit Tom Wax. Ja, wegen dieser Nummer hier habe ich letzte Woche sehr, sehr viele E-Mails bekommen. Deswegen dachte ich mir, spiele ich sie nochmal für euch. Ja, nennt sich Cut and Run. Ja, die Nummer ist natürlich besser bekannt von Prodigy, Out of Space. Feines Bootleg. Ja, gibt es auf CD wohl kaum, aber auf Vinyl in den Plattenläden auf jeden Fall. Und nach Cut and Run gibt es jetzt lustigerweise Copy and Paste, das ist der nächste Act. Also das sind irgendwie sehr einfallsreiche Namen, aber so ist es da halt manchmal bei der ganzen elektronischen Musik. Copy and Paste, whatever ist der Titel, hier ist er. Nothing less. measure from the base. Place to call your own. The one and only son. Someone to call my own. The people that you find, wherever you may be. Filling up my soul, my curiosity. Curiosity. eine meiner Lieblingsplatten im Moment. Tigger, Pleasure from the Bass, gibt es noch ein Original, habe ich euch schon vor ein paar Wochen mal gespielt. Das ist aber der Joachim Remix. Sehr zu empfehlen. Super Platte auf jeden Fall. Und jetzt gibt's was ganz Besonderes. Ich war selbst überrascht, als ich den Promo-Zettel gelesen habe. DJ Taure, ja, normal eigentlich für Trance bekannt, der mittlerweile Adult Trance macht er, glaube ich. Aber jetzt hat er was ganz anderes gemacht mit seinem Produktionspartner Thorsten Stenzel. Und zwar bei Low Spirit kommt es raus, weil es auch sehr treffend elektrolastig, also sehr untypisch eigentlich für Taure. Big T heißt das Projekt. Und Westbam hat da auch gleich noch einen Remix beigesteuert. Und hier ist er für euch. Ein bisschen Vanilla-Eis und sonstige Sachen mit drin. Aber hört selbst. Mixed drink. Sounds. Mit Tom Wex am Donnerstagabend. Beim Fußball Griechenland, Tschechei. Immer noch 0-0, 79. Minute. Mal schauen, das läuft stark auf ein Elfmeterschießen raus, glaube ich. Wir werden es erleben, ob Rehakles dann doch auch noch ins Finale einzieht mit seinen Griechen. So, jetzt kommen wir zu dem allwöchentlichen Classic. Ich habe mir was Besonderes ausgesucht von 1989 von Abfahrt. Alone It's Me war damals eine Produktion von Thorsten Fenslau zusammen mit Jens Zimmermann. Die haben auch so Sachen wie Tyrell Corporation gemacht und dann später auch Culture Beat produziert. Eine Riesennummer damals, ein riesen Dorian Gray Hit, mir selbst noch gut in Erinnerung. Super atmosphärisch, starke Nummer mit Vocals von Nosy Katzmann. Und den habe ich jetzt hier für euch. Hier ist er. UFM Classic. Alone, It's Me von 1989, Abfahrt. Ja, ich bin natürlich ein Rindvieh. Ich habe nämlich nur den Dub-Mix jetzt gespielt für euch. Bisschen schade, ich habe leider die Vocal-Version nicht mit dabei. Das müssen wir wiederholen, das war ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber egal, trotzdem auch im Instrumentalen. Fetter Titel. So, jetzt kommen wir zum Album der Woche. Es haben sich zwei zusammengetan. Eine Legende quasi und ein derzeit Hero in der Techno-Szene, Terence Fixmer und Douglas McCarthy. Terence Fixmer hat schon einiges released auf International DJ Gigolos, dem Label von DJ Hell, hat aber auch sein eigenes Label, Planet Rouge heißt es, und da hat er sich jetzt zusammengetan mit Douglas McCarthy, das ist der Frontmann von Nizza App, also eine EBM-Kultformation, die ja eigentlich Ende der 80er Riesenhits wie Join in the Chant, Let Your Body Learn oder Murderous hatten. Und Terence Fixmer macht eigentlich auch so einen Oldschool-EBM-Sound und deswegen lag das ziemlich nah, dass der sich mal den Douglas ins Studio holt und mit ihm zusammen mal ein ganzes Album wieder macht, damit dieser Mann mal wieder aus der Versenkung rauskommt. Das Album heißt Between the Devil und ich habe euch schon, glaube ich, in meiner allerersten Sound-Sendung den Track gespielt, den ich euch jetzt auch nochmal vorspielen will. Free Fall heißt der, er ist auf dem Album drauf. 11 Titel sind da drauf. Allesamt so in dem Stil wie dieses Free Fall mit den Vocals von Douglas McCarthy und den Playbacks von Terence Fixmer. Also hier ist er, das Album der Woche. Between the Devil, Terence Fixmer, Douglas McCarthy. UFM Album. Da geht jedem ehemaligen Nizza-App-Fan das Herz auf. Douglas McCarthy und Terence Fixmer. Free Fall heißt der Titel vom Album der Woche hier bei UFM Sounds mit Tom Wicks. Ja, Fußball, EM. Zweite Halbzeit ist rum, immer noch 0-0, also Verlängerung erstmal. Schauen wir mal. Ich bin ja da ganz positiv, dass es ein spannendes Elfmeterschießen da jetzt noch gibt. Ja, aber wir sind beim Album der Woche. Terence Fixmer hat es da doch, glaube ich, ganz gut geschafft, diesen IBM-Sound ins Jahr 2000 oder ins 2000er Jahrhundert zu transportieren. Klingt doch ziemlich oldschoolig und damals nannte man das Acrepo, Aggressive Positive. Aggressiv ist das ganze Album, also sind diese ganzen 11 Titel sehr düster und böse. Eben Freefall, der war dann fast noch am positivsten auf dem ganzen Album, aber ich habe mir nochmal einen ausgesucht, der auch sehr, sehr geil ist, aber der doch böse zur Sache geht. Splitter heißt er, hier ist er für euch bei UFM Sounds, das Album der Woche. Save it! Das Album der Woche bei UFM Sounds mit mir, Tom Wex, Terence Fixmer, Douglas McCarthy, Between the Devil. Auf Vinyl gibt es das Ganze, auf Planet Rouge, das Label von Terence Fixmer, und auf CD gibt es das Ganze bei SPV. Ja, und wer auf so einen Sound steht, also so Oldschool EBM-Sound, dem kann ich auch mal noch das neue Album von Skinny Puppy ans Herz legen. The Crater Rung of the Right gibt es auch ganz aktuell. Also wer sowas gern hört und in alten Zeiten schwelgt, dem sei das ans Herz gelegt. UFM Sounds mit Tom Wex, und jetzt gibt's die neue Filterheads, brandaktuell für euch, auf Addictive wird sie released, und ja, nächste Woche hoffentlich dann noch den fetten Funk the Void Mix davon, den gibt's auch noch. Erinnert ein bisschen an Thomas vs. Filterheads Sunshine, heißt aber Jumanji, und demnächst dann auch auf Vinyl, aber zuerst hier bei UFM Sounds. Na, da kommt doch schon ein super Sommerfeeling auf bei der Nummer. Filterhead, Jumanji heißt diese Nummer. Und noch 12 Minuten UFM Sounds mit mir, Tom Wex. Aber dann gleich die Nightline mit Michael Kraft. So sieht's aus. Hi. Ne? Wie schaut's aus? Was gibt's für ein Thema heute Abend? Eigentlich ja Griechenland gegen Tschechien. Ja, eigentlich schon, ja. Verlängerung läuft gerade die erste Halbzeit und die Griechen machen das verdammt gut. Es steht immer noch 0-0 und die hatten jetzt schon 3 dicke Chancen gehabt in der Verlängerung. Gut, in der Nightline geht's dann aber hoffentlich nicht während des Elfmeterschießens. Ja, aber auf jeden Fall. Das Thema Führerscheinprüfung. Ah. Und du hast mir eben schon gesagt, dass du nicht nur eine Führerscheinprüfung gemacht hast. Nee, ich habe dann auch noch eine zweite gemacht. Tatsächlich, ne? Mit 28. Ich habe dann 10 Jahre Punkte gesammelt, kräftig in Flensburg. Und ja, irgendwann hat Wie hast du Punkte gesammelt? Ja, ich habe es irgendwie immer geschafft, 2 Jahre nicht ohne Punkte zu fahren. Also ich habe die dann über Jahre hinweg gesammelt, über 10 Jahre. Und dann bat man mich zur Führerscheinnachprüfung. Für was gab es die Punkte, müssen wir jetzt auch nochmal wissen? War immer nur zu schnell fahren, immer zu Gigs gefahren und zu spät dran gewesen oder morgens früh heimgefahren. Tierisch müde gewesen, aber schnell nach Hause und dann, ja, leider blitzen die genau zu den Uhrzeiten, wo ich auf der Straße bin. Aber naja, das war aber wirklich klasse. Ich durfte dann Theorie und Praxis nochmal neu machen. Durfte noch eine praktische Fahrstunde nehmen. Echt? Ja. Wie war das dann so? Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick? Ja, voll. Also Schulterblick die ganze Zeit. Das war schon super scheiße. Vor allem sagt dir der Fahrlehrer dann auf einmal, was du alles falsch machst. Und das ist verdammt viel. Ja. Also dramatisch. Ich gönn's keinem. Es war wirklich scheiße. Ich musste alle Theoriebogen nochmal neu lernen. Eieieiei. Das war schon hart. Aber ich habe lustigerweise nach den alten Prüfbögen dann die Nachprüfung machen können, weil sonst hätte ich alles Neue nochmal lernen müssen. Also es war schon nach dem Standard, der vor 10 Jahren auch da war. Das ist aber schon noch ein bisschen komisch, oder? Es ist einfacher, viel einfacher. Also ich glaube, die neuen Fragen, da wäre ich gnadenlos durchgefallen. Und wenn es jetzt noch mehr neue gibt, dann sowieso. Hast du jetzt wieder ein paar Punkte angesammelt? Nee, Gott sei Dank seitdem nicht mehr. Also seitdem punktefrei. Also hat's was gebracht. Naja, vielleicht, aber langsamer fahre ich deswegen immer noch nicht. Na. Okay, also solche und ähnliche Geschichten möchte ich von euch ab 23 Uhr hier in der Nightline in UFM hören. Könnt ihr dann anrufen auf der U-Line. Wie ist die? 069 55 30 40. Super, wir gehen als Boygroup durch hier. Aber jetzt erst noch ein bisschen Musik. Noch 10 Minuten UFM Sounds mit Tom Wex. We'll be right back. ein Mörder-Track, finde ich. Joris Warn, Lost Memories Part 2 EP. Incident heißt der Track. Und auf dem Xeno-Label von Technas, ja, das Ganze. Und die Sensation naht. Griechenland hat ein Tor geschossen, führt nach der ersten Halbzeit der Verlängerung mit 1-0 gegen die Tschechei bei der Fußball-EM in Portugal. Ihre Songs kann zwar jeder mitsingen, aber meistens klingt das alleine ziemlich daneben. Männer sind Schweine. Viel besser kommt es, wenn mehrere singen. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Und am allerbesten klingt es, wenn ihr sie zusammen mit der besten Band der Welt singt. Erlebt am 16. Juli die Ärzte bei ihrem UFM-Stadionkonzert. UFM-Stadionkonzert in Darmstadt. Singt mit Farin, Bela und Rod im Stadion am Böllenfalltor. Mitgesungen, abgerockt und die Ärzte geholt in UFM. UFM Sounds. Mit Tom Wax. Ja, ich bin natürlich ein Rindvieh schon wieder. Ich bin den Fußballkenntnissen nicht so ganz mächtig. Aber die erste Verlängerungshalbzeit ist jetzt rum. Und da es Silver-Goal-Regelung gibt, hat Griechenland jetzt gewonnen. Ich glaub's ja kaum. Ja, dann Endspiel Portugal-Griechenland. Dann wird jetzt Rehakles dann irgendwie zum König von Griechenland gekürt oder was auch immer. Unglaublich, ja. Das war's mit UFM Sounds mit Tom Wax. Ich bin raus. Michael Kraft ist gleich drin. Und hat dann als Thema Führerschein. Ja, so ganz global. Will schöne Geschichten von euch hören. Vielleicht so eine schöne wie meine vorhin. Jetzt habe ich noch als letzte Platte was zum Runterkommen für euch. Und zwar Petter, Six Songs EP, das ist der Titel All Together. Ist auf demselben Label wie Holden, A Break in the Clouds. Ist eine Doppelvinyl. Und ja, Border Community heißt das Label. Nur zu empfehlen. Super schöne, chillige Nummer. Ja, Griechenland im Endspiel. Und ich bin hier raus aus dem Studio. Bis nächste Woche. Da ist Thomas P. Heckmann bei mir zu Gast. Bis dahin, ciao und tschüss, der Tom. Thank you.